Schritt B, Übung 13, B. 1. Mitgliedschaft. Mitgliedschaft. 2. Mieterverein. Mieterverein. 3. Jahresbeitrag. Jahresbeitrag. 4. Betritt. Beitritt. 5. Bearbeitungsgebühr. Bearbeitungsgebühr. 6. Mitglied. Mitglied. 7. Gebühren. Gebühren.